Inzwischen ist die Schreibtischplatte trocken. Um die Steuererklärung machen zu können, brauche ich die vom letzten Jahr. Aber wo ist sie? Im Ordner Finanzen finde ich sie nicht. Auch nicht bei Arbeit. Das verstehe ich nicht. Ich bin doch sonst so ordentlich beim Abheften. Vielleicht unter Banken? Das Klingeln des Telefons reißt mich aus meinen Nachforschungen. Anna und Max fragen, ob ich mit ihnen zum See rausfahre, zum Schwimmen. Sie haben schon einen großen Picknickkorb gepackt. Leider nein, antworte ich. Ich mache gerade meine Steuererklärung. Schade, sagen sie bedauernd und wünschen mir viel Erfolg. Ich sehe auf die Uhr. 2:10. Mein Magen meldet sich. Aus den traurigen Resten im Kühlschrank bereite ich einen traurigen Imbiss. Dazu schalte ich den Fernseher ein. Folge 395 der Telenovela »Der Weg zum Glück« hat gerade begonnen. Ich hasse Telenovelas, stereotype Figuren, idealisierte Scheinwelt-Klischees. Aber ich starre gebannt auf den Bildschirm, 50 Minuten lang. Das Ende ist dramatisch. Carola ist das Opfer einer Intrige geworden. Ihre beste Freundin Jasmin hat Carolas Freund Oliver erzählt, dass Carola eine Affäre mit Nico hat, Olivers besten Freund. Carola ist verzweifelt. Wird Oliver ihr glauben, dass Jasmin alles erfunden hat? Ich werde es nie erfahren, denn morgen, wenn Folge 396 gezeigt wird, werde ich nicht vor dem Fernseher, sondern vor dem Computer im Büro sitzen.